Sie hören ein fragmentarisches Frühwerk von Hugo von Hofmannsthal, Der Tod des Tizian. Nun schweig, Musik. Ich will nicht Herolde aussenden, dass sie deinen Namen schreien in die vier Winde, wie wenn Könige sterben. Ein König lässt dem Erben seinen Reif und einem Grabstein seines Namens Schall. Doch du warst solch ein großer Zauberer. Dein Sichtbares ging fort, doch weiß ich nicht, was da und dort nicht alles von dir bleibt, mit heimlicher, fortlebender Gewalt sich dunklen Auges aus der nächtigen Flut zum Ufer hebt. Geheimnisvoll war zwischen dir und mancher Kreatur ein Bund. Ich will den Stab dreimal zu Boden stoßen und euch den Sinn mit Traumgestalten füllen. Die will ich mit der Last der Traurigkeit so überbürden, dass sie schwankend gehen, damit ein jeder weinen mag und fühlen, wie große Schwermut allem unsern Tun ist beigemengt. Es weise euch ein Spiel, das Spiegelbild der bangen, dunklen Stunde, und großen Meisters trauervollen Preis vernehmet nun aus schattenhaftem Munde. Wie geht's dem Meister? Nicht gut? Sehr schlecht. Mein armer, lieber Pippo. Er schläft? Nein, er ist wach und fantasiert und hat die Staffelei begehrt. Allein, man darf sie ihm nicht geben. Nicht wahr? Nein. Ja, sagt der Arzt. Wir sollen ihn nicht quälen und geben, was er will, in seine Hände. Heut oder morgen ist's ja doch zu Ende. Er darf uns länger, sagt er, nicht verhehlen. Nein, sterben kann der Meister nicht. Da lügt der Arzt. Er weiß nicht, was er spricht. Der Tizian sterben, der das Leben schafft. Wer hätte dann zum Leben Recht und Kraft? Doch weiß er selbst nicht, wie es um ihn steht. Im Fieber malt er an dem neuen Bild. In atemloser Hast, unheimlich, wild. Die Mädchen sind bei ihm und müssen stehen. Uns aber hieß er aus dem Zimmer gehen. Kann er denn malen? Hat er denn die Kraft? Mit einer rätselhaften Leidenschaft, die ich beim Malen nie an ihm gekannt. Von einem martervollen Zwang gebannt. Erlaubt ihr. Tizianello, darf ich? Was gibt's, Lorenzo? Rede furchtlos. Sprech. Was ist's? Nichts, nichts. Der Meister hat befohlen, dass wir vom Gartensaal die Bilder holen. Was will er denn? Er sagt, er muss sie sehen. Die Alten, die Erbärmlichen, die Bleichen, mit seinem Neuen, das er malt, vergleichen. Sehr schwere Dinge seien ihm jetzt klar. Es komme ihm ein unerhört Verstehen, dass er bis jetzt ein matter Stümper war. Soll man ihm folgen? Gehet, gehet, eilt! Ihn martert jeder Pulsschlag, den ihr weilt. Gönnt, Freunde, mir dem Vater einen Blick. Ich säum nicht lange. Kehre gleich zurück. Wie fürchterlich. Dies Letzte. Wie unsäglich. Der Göttliche. Der Meister lallend kläglich. Er sprach schon früher, was ich nicht verstand. Gebietend ausgestreckt die blasse Hand. Dann sah er uns mit großen Augen an und schrie laut auf, es lebt der große Pan. Und vieles mehr. Mir war's, als ob er strebte, das schwindende Vermögen zu gestalten, mit überstarken Formeln festzuhalten, sich selber zu beweisen, dass er lebte, mit starkem Wort, indes die Stimme bebte. Jetzt ist er wieder ruhig. Und es strahlt aus seiner Blässe, und er malt und malt. In seinen Augen ist ein guter Schimmer, und mit den Mädchen plaudert er wie immer. So legen wir uns auf die Stufen nieder und hoffen bis zum nächsten Schlimmern wieder. Das Schlimmere. Dann das Schlimmste endlich. Nein! Das Schlimmste kommt, wenn gar nichts Schlimmeres mehr. Das tote, taube, dürre Weitersein. Heut ist es noch, als ob's undenkbar wär. Und wird doch morgen sein. Ich bin so müd. Das macht die Luft, die Schwüle und der Süd. Der Arme hat die ganze Nacht gewacht. Ja, du. Die erste, die ich ganz durchwacht. Doch woher weißt denn du's? Ich fühlte es ja. Erst war dein stilles Atmen meinem nah. Dann standst du auf und saßest auf den Stufen. Mir war's, als ginge durch die blaue Nacht die Atmende ein rätselhaftes Rufen. Und nirgends war ein Schlaf in der Natur. Mit atemhohlen tief und feuchten Lippen, so lag sie horchend in das große Dunkel und lauschte auf geheimer Dinge Spur. Und sickernd, rieselnd kam das Sterngefunkel hernieder auf die weiche, wache Flur. Und alle Früchte schweren Blutes schwollen im gelben Mond und seinem Glanz, dem vollen. Und alle Brunnen glänzten seinem Ziehen. Und es erwachten schwere Harmonien. Und wo die Wolkenschatten hastig glitten, war wie ein Laut von weichen, nackten Tritten. Leis stand ich auf. Ich war an dich geschmiegt. Da schwebte durch die Nacht ein süßes Tönen, als hörte man die Flöte leise stöhnen, die in der Hand aus Marmor sinnend wiegt der Faun, der da im schwarzen Lorbeer steht gleich nebenan, beim Nachtviolenbeet. Ich sah ihn stehen, still und marmorn leuchten, und um ihn her im silbrig-blauen Feuchten, wo sich die offenen Granaten wiegen, da sah ich deutlich viele Bienen fliegen und viele Saugen auf das Rot gesunken, von nächt'gem Duft und reifem Safte trunken. Und wie des Dunkels leiser Atemzug den Duft des Gartens um die Stirn mir trug, da schien es mir wie das Vorüberschweifen von einem weichen, wogenden Gewand und die Berührung einer warmen Hand. In weißen, seidig weißen Mondesstreifen war liebestoller Mücken dichter Tanz, und auf dem Teiche lag ein weicher Glanz und plätscherte und blinkte auf und nieder. Ich weiß es heut nicht, ob's die Schwäne waren, ob badender Najaden weiße Glieder, und wie ein süßer Duft von Frauenhaaren vermischte sich dem Duft der Aloe. Und was da war, ist mir in eins verflossen, in eine überstarke, schwere Pracht, die Sinne stumm und Worte sinnlos macht. Beneidenswerter, der das noch erlebt und solche Dinge in das Dunkel webt. Ich war in halbem Traum bis dort gegangen, wo man die Stadt sieht, wie sie drunten ruht, sich flüsternd schmieget in das Kleid von Prangen, das Mond um ihren Schlaf gemacht und Flut. Ihr Lispeln weht manchmal der Nachtwind her, so geisterhaft, verlöschend leisen Klang, beklemmend seltsam und verlockend bang. Ich hört es oft, doch niemals dacht ich mehr. Da aber hab ich plötzlich viel gefühlt. Ich ahnt in ihrem steinern, stillen Schweigen, vom blauen Strom der Nacht emporgespült, des roten Bluts bacchantisch wilden Reigen. Um ihre Dächer sah ich Phosphor glimmen, den Widerschein geheimer Dinge schwimmen. Und schwindelnd überkam's mich auf einmal, wohl schlief die Stadt. Es wacht der Rausch, die Qual, der Hass, der Geist, das Blut. Das Leben wacht, das Leben, das lebendige Allmächtige. Man kann es haben und doch sein vergessen. Und alles das hat mich so müd gemacht. Es war so viel in dieser einen Nacht. Siehst du die Stadt, wie jetzt sie drunten ruht, gehüllt in Duft und goldene Abendglut und rosig helles Gelb und helles Grau, zu ihren Füßen schwarzer Schattenblau, in Schönheit lockend, feucht verklärter Reinheit? Allein in diesem Duft, dem Ahnungsvollen, da wohnt die Hässlichkeit und die Gemeinheit, und bei den Tieren wohnen dort die Tollen. Und was die Ferne weise dir verhüllt, ist ekelhaft und trüb und schal erfüllt von Wesen, die die Schönheit nicht erkennen und ihre Welt mit unseren Worten nennen. Denn unsere Wonne oder unsere Pein hat mit der ihren nur das Wort gemein. Und liegen wir in tiefem Schlaf befangen, so gleicht der unsere ihrem Schlafe nicht. Da schlafen Purpurblüten, goldene Schlangen, da schläft ein Berg, in dem Titanen hämmern. Sie aber schlafen, wie die Austern dämmern. Darum umgeben Gitter, hohe Schlanke den Garten, den der Meister ließ erbauen. Darum durch üppig blumendes Geranke soll man das Außen ahnen mehr als schauen. Das ist die Lehre der verschlungenen Gänge. Das ist die große Kunst des Hintergrundes und das Geheimnis zweifelhafter Lichter. Das macht so schön die halb verwehten Klänge, so schön die dunklen Worte toter Dichter und alle Dinge, denen wir entsagen. Das ist der Zauber auf versunkenen Tagen und ist der Quell des grenzenlosen Schönen. denn wir ersticken, wo wir uns gewöhnen. Du darfst dich nicht so trostlos drein versenken. Nicht unaufhörlich an das eine denken. Als ob der Schmerz denn etwas anderes wäre, als dieses ewige dran denken müssen. Bis es am Ende farblos wird und leer. So lass mich nur in den Gedanken wühlen, denn von den Leiden und von den Genüssen hab längst ich abgestreift das bunte Kleid, das um sie webt, die Unbefangenheit. Und einfach hab ich schon verlernt zu fühlen. Wer lebt nach ihm? Ein Künstler und Lebendiger, im Geiste herrlich und der Dinge bändiger und in der Einfalt weise wie das Kind. Wer ist, der seiner Weihe freudig traut? Wer ist, dem nicht vor seinem Wissen graut? Wer will uns sagen, ob wir Künstler sind? Er hat den regungslosen Wald belebt. Und wo die braunen Weiher murmelnd liegen und Efeuranken sich an Buchen schmiegen, da hat er Götter in das Nichts gewebt, den Satyr, der die Syrinx tönend hebt, bis alle Dinge in Verlangen schwellen und Hirten sich den Hirtinnen gesellen. Er hat den Wolken, die vorüberschweben, den Wesenlosen einen Sinn gegeben, der blassen, weißen, schleierhaftes Dehnen gedeutet in ein blasses, süßes Sehnen. Der mächt'gen Gold umrandet schwarzes Wallen und runde Graue, die sich lachend ballen und rosig-silberne, die abends ziehen. Sie haben Seele, haben Sinn durch ihn. Er hat aus Klippen, nackten, fahlen, bleichen, aus grüner Wogen brandend weißem Schäumen, aus schwarzer Haine regungslosem Träumen und aus der Trauer blitzgetroffener Eichen ein menschliches gemacht, das wir verstehen und uns gelehrt, den Geist der Nacht zu sehen. Er hat uns aufgeweckt aus halber Nacht und unsere Seelen licht und reich gemacht und uns gewiesen jedes Tages Fließen und Fluten als ein Schauspiel zu genießen, die Schönheit aller Formen zu verstehen und unserem eigenen Leben zuzusehen. Die Frauen und die Blumen und die Wellen und Seide, Gold und bunter Steine Strahl und hohe Brücken und das Frühlingstal mit blonden Nymphen an kristallnen Quellen und was ein jeder nur zu träumen liebt und was uns wachend Herrliches umgibt, hat seine große Schönheit erst empfangen, seit es durch seine Seele durchgegangen. Was für die schlanke Schönheit Reigentanz, was Fackelschein für bunten Maskenkranz, was für die Seele, die im Schlafe liegt, Musik, die Wogen sie in Rhythmen wiegt, und was der Spiegel für die junge Frau und für die Blüten, Sonne, Licht und Lau, ein Auge, ein harmonisch Element, in dem die Schönheit erst sich selbst erkennt, das fand Natur in seines Wesens Strahl. Erweck uns, mach aus uns ein Bacchanal, rief alles Lebende, das ihn ersehnte und seinem Blick sich stumm entgegendehnte, dass uns die fernen Bäume lieblich sind, die träumerischen, dort im Abendwind. Und dass wir Schönheit sehen in der Flucht der weißen Segel in der blauen Bucht. Das macht, er lehrte uns die Dinge sehen. Und das wird man da drunten nie verstehen. Lavinia naht. Die Mädchen auch mit ihr. Schickt er sie fort? Der Page schließt die Tür. Ist er allein? Soll niemand zu ihm gehen? Bleibt alle hier. Er will jetzt niemand sehen. Vom Schaffen beben ihm der Seele Seiten und jeder Laut beleidigt die Geweihten. Oh, käm ihm jetzt der Tod mit sanftem Neigen. In dieser schönen Trunkenheit. Im Schweigen. Allein das Bild Vollendet er das Bild? Was wird es werden? Kann man es erkennen? Wir werden ihnen unsere Haltung nennen. Ich bin die Göttin Venus. Diese war so schön, dass ihre Schönheit trunken machte. Mich malte er, wie ich verstohlen lachte, von vielen Küssen feucht das offene Haar. Ich halte eine Puppe in den Händen, die ganz verhüllt ist und verschleiert ganz, und sehe sie mir scheu verlangend an. Denn diese Puppe ist der große Pan, ein Gott, der das Geheimnis ist von allem Leben. Den halte ich in den Armen wie ein Kind. Doch ringsum fühle ich rätselhaftes Weben und mich verwirrt der laue Abendwind. Mich spiegelt still und wonnevoll der Teich. Mir küsst den Fuß der Rasen kühl und weich. Schwer golden glüht die Sonne, die sich wendet. Das ist das Bild, und morgen ist's vollendet. Indes er so dem Leben Leben gab, sprach er mit Ruhe viel von seinem Grab. Im bläulich bebenden schwarzgrünen Hain, am weißen Strand, will er begraben sein, wo dicht verschlungen viele Pflanzen stehen, gedankenlos im Werden und Vergehen und alle Dinge ihrer selbst vergessen. Und wo am Meere, das sich träumend regt, der leise Puls des stummen Lebens schlägt. Er will im Unbewussten untersinken, und wir sollen seine Seele trinken in des lebendigen Lebens lichtem Wein. Und wo wir Schönheit sehen, wird er sein. Er aber hat die Schönheit stets gesehen, und jeder Augenblick war ihm Erfüllung, indessen wir zu schaffen nicht verstehen und hilflos harren müssen der Enthüllung. Und unsere Gegenwart ist trüb und leer, kommt uns die Weihe nicht von außen her. Ja, hätte der nicht seine Liebessorgen, die ihm mit Rot und Schwarz das Heute färben, und hätte jener nicht den Traum von morgen mit leuchtender Erwartung Glück zu werben, und hätte jeder nicht ein heimlich Bangen vor irgendetwas und ein still Verlangen nach irgendetwas und Erregung viel mit innerer Lichter buntem Farbenspiel und irgendetwas, das zu kommen säumt, wovon die Seele ihm fantastisch träumt, und irgendetwas, das zu Ende geht, wovon ein Schmerz verklärend ihn durchweht, so lebten wir in Dämmerung dahin, und unser Leben hätte keinen Sinn. Die aber, wie der Meister sind, die gehen, und Schönheit wird und Sinn, wohin sie sehen. Wir brachten ein fragmentarisches Frühwerk von Hugo von Hofmannsthal. Der Tod des Tizian. Die umrahmende Musik schrieb Otto Erich Schilling. Es sprachen Sabine Hahn, Lieselotte Rau, Irmentraut Seifert, Manfred Böhm, Egon Clauder, Waldemar Dannenhaus, Joachim Engel-Denis, Hans-Dieter Eppler, Karl Renar, Harjolf Schwert und Walter Schwarz. Leitung Robert Vogel. Sie hörten eine Monoproduktion des Süddeutschen Rundfunks aus dem Jahr 1955.